Kundgabe 3744. Empfangen durch Bertha Dudde am 15. und 16.04.1946. Verheißungen Christi. Bedingungen, Erfüllung. Haltet euch an die Verheißungen Christi, und jeglicher Lebenskampf wird für euch überwindlich sein. Er hat euch Kraft und Gnade zugesichert. Er hat euch geistige und leibliche Betreuung zugesagt. Er gewährleistet euch das Erreichen des letzten Zieles auf Erden, das ewige Leben. Und seinem Wort könnet ihr unbedingten Glauben schenken. Es erfüllet sich, so wie ihr nur die Bedingungen erfüllet, die er an alle seine Verheißungen geknüpft hat. Denn davon machet er seine Verheißungen abhängig, dass ihr dem Willen dessen nachzukommen trachtet, der euch das Leben gab. Das irdische Leben ist euch nicht gegeben, nur um des Lebens willen, sondern zur Erreichung eines Zweckes, zur Erreichung der möglichsten Vollkommenheit auf Erden. Und Jesus Christus zeigte euch auf Erden den Weg. Er lebte euch das Leben vor, das euch zur Vollkommenheit führt. Er gab den Menschen Aufklärung, wo es noch dunkel war in ihnen. Er zeigte ihnen die sicheren Mittel und auch deren Auswirkung in der Ewigkeit. Er stellte Bedingungen und gab euch Verheißungen. Und so ihr also vollgläubig seid, so ihr die Bedingungen erfüllet, um euch zur Vollkommenheit zu gestalten, wird eine jede Verheißung in Kraft treten. Ihr werdet leben irdisch und geistig, in Seligkeit und Frieden und doch auch in segensvoller Tätigkeit. Seine Bedingungen aber sind ununterbrochenes Wirken in Liebe. Eine jede Verheißung setzt Liebeswirken voraus, soll sie in Erfüllung gehen. Erfüllet ihr diese Bedingung, dann könnet ihr in jeder Weise sorglos durch euer Erdenleben gehen. Denn dann sorget der Vater im Himmel für euch, leiblich und geistig. Er lässet euch nicht in der Not der Seele und des Körpers, sondern behebt sie jederzeit eurem Liebewillen angemessen. Sein Wort ist Wahrheit und wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Der feste Glaube daran gibt euch inneren Frieden und Sicherheit allem gegenüber, was über euch kommt, durch Gottes Willen oder seine Zulassung. Und da ohne seinen Willen euch nach seinem Wort kein Haar gekrümmt werden kann, so suchet euch also seinen Willen geneigt zu machen. Liebet euren Vater von Ewigkeit von ganzem Herzen, so dass ihr euch auch seine Liebe gewinnet, und bezeuget ihm eure Liebe durch Liebeswirken am Nächsten. Es ist nicht viel, was Gott von euch verlangt, doch von dieser Bedingung geht er nicht ab, sollen seine Verheißungen an euch in Erfüllung gehen. Und ein jedes seiner Worte lehret euch Liebe. Eine jede seiner Verheißungen erfordert Liebe, ein inniges Verhältnis zu Gott und zum Nächsten, der euer Bruder ist, weil ihr alle Kinder eines Vaters seid. Zahllose Gnadengaben könnet ihr euch erwirken durch uneigennützige Liebetätigkeit und, so es euch dazu an Kraft gebricht, durch inniges Gebet um Kraftzufuhr, bittet, so wird euch gegeben werden. Bittet zuvor um geistiges Gut und lasset irdische Bedürfnisse unbeachtet, denn diese gibt euch Gott hinzu. So ihr zuerst seinen Willen zu erfüllen trachtet und euch zur Liebe zu formen sucht. Immer und immer wieder stellt euch Jesus Christus in seiner Lehre die Dringlichkeit des Strebens nach dem Reich Gottes vor Augen. Er verheißet euch das ewige Leben und die Sorge des Vaters um euer Erdenleben, so ihr nur nach dem Reiche Gottes trachtet. Und ein jedes Wort aus seinem Munde ist reinste Wahrheit und muss euch darum innersten Frieden und Sicherheit geben, so ihr nur glaubet. Jede irdische Sorge ist unnütz solange ihr euch bemüht, dem göttlichen Willen zu entsprechen, solange ihr euch durch Liebetätigkeit die Liebe Gottes erwirkt und euch also seinem Willen geneigt machet. Und darum zweifelt nicht an seinem Wort, zweifelt nicht an der Erfüllung seiner Verheißungen, sondern lebet, wie es sein geheiligtes Wort verlangt. Lebet in der Liebe und in ständiger Verbindung mit dem, der die Liebe selbst ist. Und dann lasset euch führen und vertrauet auf ihn. Leget euer Schicksal zuversichtlich in seine Hände und gebt euch ihm völlig zu eigen. Dann wird bald jede Not von euch genommen werden, weil ihr sie nicht mehr benötigt, so ihr durch Liebeswirken im festen Glauben euch läutert und gestaltet zum Eingang in das Lichtreich nach Ablegung eures irdischen Leibes. Denn Jesus Christus sprach nicht aus sich selbst, sondern Gott sprach durch ihn. Und sein Wort ist Wahrheit und muss sich erfüllen, so nur der Mensch sein Wort befolgt, so er strebet nach dem Reich Gottes, nach dem ewigen Leben. Amen.